Der ist so ein angeborenes Verhaltensmuster. Ein angeborenes Verhaltensmuster? Verstehe ich nicht. Ich erkläre dir mal. Jeder Mensch kommt mit einer bestimmten Anzahl von Skelettknochen auf die Welt. Aha. Weder auf die Zahl noch auf die Gestalt dieser Knochen oder die Art ihrer Verbindung untereinander hat irgendjemand von uns den geringsten Einfluss. Naja, sei denn. Diese Tatsache engt unsere Freiheit ohne Zweifel in mancher Hinsicht ein. Naja. Es gibt Bewegungen, die wir nicht ausführen können. Ja. Es sind Körperhaltungen denkbar, die wir nicht einnehmen können, weil unsere Gelenke und der Bau unserer Knochen das nicht zulassen. Ja, ich kenne das. Aber auf der anderen Seite ist eben dieses Skelettsystem die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt bewegen können. Ja, und? In ganz analoger Weise ist der Mensch aber nun auch mit einem bestimmten Repertoire angeborener Verhaltensweisen ausgestattet. Ach so. Auch auf deren Besonderheit haben wir keinen Einfluss. Ja. Auch sie engen die Freiheit unseres Verhaltens ein. Aber andererseits gewährleisten sie, dass wir die Grenzen respektieren, innerhalb deren allein wir uns frei verhalten können, ohne uns selber zu gefährden. Ja. Jungs, separatistisches Verhalten folgt so einem angeborenen Muster. Aber da müssten wir doch eigentlich ein ähnliches Verhalten an den Tag legen, oder? Naja, aber hinzu kommt ja die Sozialisation. Auch noch. Man muss wissen, dass bei uns auf dem Dorf der Separationstrieb unterdrückt wird. Da hält man zusammen, und stimmt. Ist aber Jürgen ein Großstadtkind. Ich doch aber auch. Aber du kommst nicht aus dem Osten. Ach, macht das so einen Unterschied? Ja, wer? Aber waren es nicht immer die Westberliner, die bekannt waren für ihr eigenbrötlerisches Gehabe? So sieht's aus, aber dann kam die Wende. Ach so. Die hat nämlich katalysiert, was man negative Rückkopplungsparadox nennt. Aha. Dabei war es vor allem die neu gewonnene Freiheit, die zur Umkehrung von bestimmten Aspekten des Sozialverhaltens geführt hat. Bei den Western auch? Ja, logisch. Aha. Bei denen ist es noch nicht so offensichtlich. Erstaunlich, was du alles weißt. Uns Leuten vom Dorf wird ja immer nicht zugetraut, dass sie überhaupt irgendwas wissen. Naja, aber das ist ja klar. Wieso ist das klar? Naja, weil die Universitätsdichte zum Beispiel nicht so hoch ist auf dem Dorf. Man kann sich auch anders bilden. Du hast wahrscheinlich viel gelesen, stimmt's? So sieht's aus. Sag mal, hörst du das? Hört sich an wie ein Geräusch. Das ist die Berliner Polizei. Die Uhrzeit so einen Krach zu machen, ist echt eine Unverschämtheit. Naja, die werden schon ihren Grund haben. Zechbrillerfang. Mein Gott, Jürgen!